Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören hier jetzt eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Ich habe zuletzt den freundlichen Hinweis bekommen, dass ich zu gehetzt und hektisch die Sendungen anmoderiere. Und von der Seite her werde ich versuchen, einfach jetzt mal erstmal tief durchzuatmen, um hier anzukommen. Ja, und zur Ruhe zu kommen. Und atmen hat auch etwas mit unserer Sendung zu tun und ihrem Titel. Der lautet nämlich, den langen Atem haben. Ja, erstmal darf ich uns hier vorstellen. Wir haben hier im Studio Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir von Viktor Feldmann und Felix Jakowitz begleitet. Ja, der Inhalt der Sendung ist, dass wir eine Analyse der Ergebnisse der Bundestagswahl wagen wollen, dass wir einen Blick werfen wollen auf das Thema Grundeinkommen in Programmen von kleinen Parteien. Und darauf freue ich mich besonders, dass wir einen Blick zu unseren Nachbarn legen, und zwar in die Niederlande. Zum Abschluss der Sendung, wie immer, ein paar Termine oder aktuelle Hinweise. Und lassen Sie uns die ganze Sendung langsam angehen und erstmal Musik hören. Und da passt natürlich der folgende Titel sehr gut dazu. Und der lautet Breathe von Mickey Blue, produziert von Ben Starr. For freedom of the body helps in freeing the mind. Bad thoughts behind, they got no business here. Release all your worries, girl. Dismiss all your fears. Just be present with me, please. Just be here right here. Get out of your head and into your body. Your body, baby. You know I got you and I know you got me too. Like nobody's watching, yeah, yeah, yeah. I need you to breathe. I need you to breathe, breathe, breathe, breathe. It's as easy as one, two, three. Breathe, breathe, breathe, breathe. It's as easy as one, two, three. Breathe, breathe, breathe, breathe, breathe. About as easy as it could be. Breathe. As one, two, three. I need you to focus. All eyes on me. Follow the momentum, yeah. Let it set you free. Show them what you're made of, girl. Let the whole world see that you ain't afraid of. Afraid of nobody. Get out of your head to your body. Your body, baby. You know I got you and I know you got me too. I need you to dance like nobody's watching. Nobody's watching, baby. I need you to breathe. I need you to breathe, breathe, breathe, breathe. It's as easy as one, two, three. Breathe. Ja, am Sonntag war ja die Bundestagswahl und Margit und Jochen waren auch Wahlhelfer in einem Münchner Wahllokal und haben dort ja einen Dienst zum Gemeinwohl, zu unserem politischen Wohl und zu unserem politischen Kultur geleistet. Vielleicht einfach mal so die Frage, wie war die Stimmung den Tag über, als die Wahl lief und die Bürgerinnen und Bürger zur Abstimmung kamen? Ja, ich finde, die Stimmung war locker. Die Leute sind in Scharen gekommen. Es war eine hohe Wahlbeteiligung bei uns im Viertel. Ihr habt es ja nicht zum ersten Mal gemacht. Ihr habt schon viele Wahlen begleitet gehabt. Ich war noch nicht so oft. Vielleicht war das jetzt das dritte Mal. Ja, also ihr habt einen Vergleich. Genau. Ich noch viel öfter, aber ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Genau, aber wir sind in der Innenstadt und da ist eine sehr rege Wahlbeteiligung. Ja, die Leute sind freundlich, heiter, lässig. Das fand ich sehr schön. Dann gab es auch, neuerdings war es in einem Altenheim, es gab für uns Kaffee und Brezen, das hat es noch nie gegeben. Es war wirklich angenehm und auch die Leute waren nett. Also bis auf wenige Ausnahmen war das irgendwie eine schöne Stimmung. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Und auch die Kollegen, also die mitgemacht haben, also wir waren ein gutes Team, haben das, also sonst war es immer so ein bisschen schwierig, man wollte irgendwelche Abkürzungen gehen beim Auszählen. Diesmal hatten wir so einen komischen Wahlkoffer mit Computer von der Stadt, aber der trug dazu bei, dass wir halt bestimmte Wege gehen mussten, sodass wir, haben das gut hingekriegt. Das war so gut, haben wir, glaube ich, das noch nie hinbekommen. Hm. Punkt genau, ja. Als dann die ersten Hochrechnungen gekommen sind, dann haben ja viele oder einige Menschen dann auch mit Erschrecken auf diese Ergebnisse reagiert. Ihr seid ja noch viel näher an dem Geschehen dran gewesen, wenn man dann die Zettel öffnet und dann zählt. Wie hat sich das für euch angefühlt, als ihr da dann ausgewertet habt, die Wahlergebnisse? Also in unserem Wahllokal war ich erfreut über eine hohe Beteiligung für die SPD, für die Linken und auch für die Partei. Die Grünen auch. Für die Grünen waren viele auch. AfD waren nicht so viele, Gott sei Dank, war ich froh. CSU natürlich, ich glaube, die CSU hat alle Wahlkreise gewonnen in München. Ja, in ganz Bayern. In ganz Bayern. Ja. Genau, aber ich meine, das sind wir ja gewöhnt hier. Aber ich habe mich gefreut über Rot, Grün, Links, das war sehr stark vertreten und AfD verschwindend wenig. Und ja, die Partei Grundeinkommen, für ein bedingungsloses Grundeinkommen, hat 2 Stimmen bekommen in unserem Wahllokal. Mhm. Ja, ich denke, eigentlich ist das eine ziemlich schöne Sache. Also Leute, die so ähnlich eingestellt sind wie wir und dazu vielleicht noch in einem Viertel wohnen, was auch so ähnlich eingestellt ist, für die ist es sehr empfehlenswert, diese Methode. Weil man ist als Wahlhelfer ziemlich herausgefordert dann erstmal. Ne? Also wir waren ja erst so um 9:30 fertig. Und ich habe es auswendig, also ich glaube, die CSU hatte 177 Zweitstimmen und die Grünen hatten 168, also Grünen fast so stark wie die CSU, SPD 115, Linke 102, also Linke fast so stark wie die SPD, dann kam die FDP mit 65 und dann kam die AfD mit 32. Und dann gab es noch 8 Stimmen für die Ironiepartei, die Partei. 4 Stimmen für die Tierschutzpartei, das war es dann so ungefähr. Und noch so ein paar kleine. Güso oder? Ja, wir haben da gar nicht gekriegt. Aber jedenfalls, dieses Ergebnis war doch, damit kann man ja ganz gut leben irgendwie. Das ist ja eigentlich eher ein Kleinod dann sozusagen. Ja, so eine euer Insel Wahlkreis. Halt. Also das ist ja nur ein Bezirk und genau. Ein Wahlkreis. Und in dem Wahlkreis sieht schon wieder. Oder in unserem Wahlkreis. Nee, warte mal, in unserem Stadtviertel wurden die Grünen stärkste Partei auf dem ersten Platz mit 25,6, dann die CSU 23,6, dann kam die FDP mit 16,8 und die SPD ist auf dem vierten Platz mit 14%. Die Linke dann schon mit 10,7. Also das ist natürlich ein ganz anderes Bild, als natürlich dann die gesamte Wahl erstmal im Wahlkreis selbst dann es reflektiert, nicht nur in dem Stadtviertel. Und dann auch natürlich dann, wie die ganze Wahl in Bayern oder in ganz Deutschland dann von Ergebnissen ausgefallen sind. Da ist natürlich ein ganz anderes Milieu da an der Stelle. Aber es ist natürlich schön, auch mal so zu erleben, so kann es auch mal sein. Ja, es ist natürlich das ist ein Mikrokosmos. Ja. Genau, und der darf sich gerne bundesweit ausdehnen, wenn es nach mir ginge. Ja, das wäre auch eine Art von Umbruch, die ihr da dann, die dann das darstellen würde. Wenn ich mal selber schaue, dann hat mich eigentlich so am stärksten überrascht gehabt, die Nachricht, dass die SPD mitregieren einer großen Koalition eine Absage erteilt hat. Davon bin ich eigentlich die ganze Zeit ausgegangen, dass vielleicht die Zukunft oder dass es so dann sich weiterentwickelt. Und das wird es jetzt nicht geben und das ist ja neben vielen anderen Dingen auch eine Umbruchssituation. Die Parteilandschaft ist ein Umbruch. Also ich würde jetzt mal so sagen, so überfassend, dass ich eine starke Umbruchssituation oder eine anbahnende Umbruchssituation, einen Generationswechsel, eine Veränderung insgesamt wahrnehme. Ja, das ist so jetzt mal vielleicht einfach, wenn wir mal jetzt auf die gesamtdeutschen Ergebnisse schauen, was sehen wir denn in diesem Ergebnis? Was zeichnet sich denn hier für die Gesellschaft, für Deutschland hier ab? Ja, ich denke mir so, zunächst mal war das schon irgendwie so ein Kennzeichen dieses Sonntags, dass alles so schnell ging. Ja, also, und am Montag ging es dann aber ein bisschen weiter und dann hatte sich ganz viel verändert. Also, wobei ich so denke, eigentlich finde ich auf den ersten Blick finde ich das gar nicht so schlecht. Also diese Entscheidung, die da Herr Scholz verkündet hat, SPD geht nicht mehr in die Regierung. Also die Begründung ist nachvollziehbar, dass er eben sagt, wenn wir weiter große Koalition machen, dann steht die AfD im Bundestag als stärkste Oppositionspartei, als Oppositionsführerpartei dort da. Ne? Und das wollen wir nicht. Es ist sinnvoll, es ist hilfreich für die Demokratie, wenn eben in der Mitte der Gesellschaft zwei Parteien, große Parteien miteinander konkurrieren und wenn diese Konkurrenz im Grunde im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, also wenn es ein Wettbewerb ist in der Mitte, während die Große Koalition notwendigerweise die Ränder stärkt. Das stimmt auch. Also ich erinnere mich auch, dass eben 69 nach der ersten Großen Koalition wäre ja die NPD beinahe in den Bundestag gekommen. Das hat man vielfach dann vergessen, aber so stand es damals auch, also ein Jahr nach 68. Ne? Mhm. Und also insofern denke ich, da ist eine Chance. Die Frage ist natürlich, ob die SPD sie wirklich nutzen kann. Also da fehlt viel. Ja? Du hast es größte Oppositionspartei, hat die eine bestimmte spezielle Rolle oder was, was heißt das denn eigentlich, diese größte Oppositionspartei? Ja, ich kann es dir jetzt auch nicht erschöpfend sagen. Einerseits ist es symbolisch, andererseits gibt es wohl in der Geschäftsordnung des Bundestags Vorteile. Also natürlich bei der Frage, wer dann antwortet zum Beispiel. Ne? Wer antwortet auf die Erklärung von Frau Merkel? Oder dann auch bei Bundestagspräsidenten und seinen Stellvertretern möglicherweise auch einen Einfluss hat, solchen Themen dann? Das weiß ich nicht, aber das weiß ich sicher, dass es bei der Frage, also wer dann praktisch der Kanzlerin antwortet, dass dann praktisch die größte Oppositionspartei, also der Oppositionsführer zum Zuge kommt. Und das würde sonst, wenn die SPD nicht in die Opposition gehen würde, dann würde laufend die AfD hier stark im Redevorteil, im sich mitteilen, in sich proklamieren sein. Also in einer Wunschposition im Grunde, um sich halt entsprechend in Szene zu setzen. Hm. Ja, das war so die eine Sache. Das andere ist auch, also dass dieses Jamaika-Bündnis, also da kann man natürlich verschiedenste Blickwinkel drauf haben. Aber rein, also wenn man sehr ins Grundsätzliche geht, könnte man natürlich sagen, christlich, liberal, mit der Schöpfung verbunden, das ist da auch eine interessante Verbindung. Also wenn jetzt die FDP nicht so rasend Kapitalismus oder so neoliberal wäre, dann könnte man sagen, naja, es ist mal was anderes. Ne? Es ist also das könnte auch, sagen wir mal, Impulse in unsere Gesellschaft bringen, die Gesellschaft auch brauchen kann. Also was jetzt, sagen wir mal, Abbau obrigkeitsstaatlicher Strukturen zum Beispiel angeht. Mhm. Was ich auch interessant fand in den Darstellungen der Ergebnisse ist, dass die CDU oder die Union und die Grüne eigentlich sich zu Frauenparteien entwickelt haben. Also es gibt mehr Wählerinnen, die dem Zuspruch gefunden haben. Und die SPD und Linke zu meiner Überraschung und irgendwie auch Berührung, dass die sehr ausgeglichen sind, dass das Verteilung zwischen Wählerinnen und Wählern absolut ausgeglichen. Und die AfD und die FDP sind dann die Männerparteien. Mhm. Das fand ich auch schon interessant. Das Ergebnis, ganz anderer Blick, was da für Kräfte, was da wirkt insgesamt, dieses ich will dieses machtvolle Ändern und Gestalten, dieses Revolutionieren aus der Macht heraus, was hier stärker zum Ausdruck kommt, was natürlich vielleicht in Gemeinschaft gehen, was ja auch Angela Merkel vertritt und die Grünen ja generell praktizieren, dass das da ganz anders zum Ausdruck kommt. Vielleicht hören wir mal ein bisschen Musik. Oh ja, genau. Hören wir ein bisschen Musik, bevor wir hier mit der Analyse fortfahren und in weitere unerforschte Bereiche dann vorstoßen. Und wir haben als nächstes den Titel Unchained Lands von Finn Anderson. Where do we find ourselves? I've looked on the highest shelves in books, in rooms around this place. Where do we find the well? That never ending well from which we draw our final face. And what if we never fall? What if we never fall down? Can we live a life never knowing that feeling of hitting the ground? Oh, let me run, let me feel, let me fall. Uncharted land for which we each set sail to find. Over the shifting sands, leaving it up to chance, we guess, we walk, we wander blind. What if we never stray? What if we never get lost? Can we spend life merely without giving thought to the cost? Oh, let me run, let me feel, let me fall. Oh, let me waste another day. Give me time just to play with it all. Wir, die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen, versuchen gerade eine Analyse und einen Blick auf die Ergebnisse der Bundestag zu legen, zu werfen. Und das hatten wir schon im Teil zuvor gemacht und das wollen wir jetzt noch ein bisschen fortsetzen. Ja, ich denke, wenn man so auf dieses Tableau blickt, was sich durch die Wahl am Sonntag ergeben hat, dann ist natürlich ein Faktor, an dem man nicht vorbeigehen kann, der, was jetzt das relativ starke Auftreten der AfD bedeutet. Wobei ich eben denke, dass, also ich habe es auch in der Stärke erwartet, aber es ist trotzdem natürlich auch regional beeindruckend. Und es ist vielschichtig, weil klar, ich würde jetzt auch nicht alle Menschen, die AfD angekreuzt haben, in einen Topf werfen. Da sind verschiedene Strömungen. Das ist ja dann auch sehr deutlich geworden am nächsten Tag, wo dann eben der Austritt von Frau Petry sich angekündigt hat. Jetzt ist sie vielleicht schon ausgetreten. Also das ist auch von symbolischer Bedeutung, denke ich. Also, ne? Und ich denke so, dass es ist ganz verständlich, dass eben diese völkisch-nationalsozialistische Strömung, die eben einen Platz gefunden hat in der AfD, dass die uns fertig macht, sagen wir. Also das zu realisieren, was da für Tendenzen sind in ostdeutschen Landesverbänden, das berührt uns einfach auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Das kann nicht anders sein. Wobei ich natürlich schon auch die andere Seite sehe, nämlich, also auf der einen Seite gut, dass wir jetzt herausgefordert sind, mit diesen Tendenzen fertig zu werden, also auch argumentativ, also diesen Tendenzen das Wasser abzugraben, Leuten verständlich zu machen, warum es damit gar nicht vernünftig Politik zu machen ist, warum das unmenschlich ist, diese Ansätze. Das ist so das eine. Das andere ist aber auch, dass ich denke, gerade weil diese völkischen Kräfte Platz gefunden haben, sind die Expansionsmöglichkeiten dieser Partei doch begrenzt. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Und ich finde es sehr schlimm, dass es immer noch Holocaust-Leugner gibt, also die wirklich in Ost und West unterwegs sind. Die gibt es hier genauso und das finde ich ganz schlimm. Das sind wirklich Menschen mit einem Bildungsmangel. Da kann man sich ja überall überzeugen, wie die deutsche Geschichte verlaufen ist. Das würde ich solchen Menschen empfehlen. Was ich interessant fand, ist Stimmen von Leuten, die die AfD im Osten gewählt haben und die dann zum Ausdruck gebracht haben, ja, es sind uns Wohlstand, bessere Zeiten und alles Mögliche ist uns versprochen worden. Deutschland geht's gut, aber davon bekommen wir nichts mit. Daran, das kommt bei uns nicht an. Und das hat mich schon sehr berührt. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und das verdeutlicht eigentlich, dass hinter dieser Wahl bitte nicht mehr so weiter wie bisher und dass man dann eigentlich eine Kraft wählt, die das, was bisher besteht, eben anzugreifen vermag. Und dahinter steckt ja letztendlich das Bedürfnis nach einem anderen Miteinander in der Gesellschaft, nach einem anderen Gestalten des Sozialen und von Gemeinschaft. Und das finde ich den interessanten Aspekt an der Stelle. Und da glaube ich, das haben die etablierten Parteien noch gar nicht erkannt oder noch nicht gar nicht ausgedrückt, dass sie dort hier der Aufgabe oder der Anforderung, die Menschen in Deutschland an sie stellen, nicht gerecht werden. Wobei ich natürlich schon denke, dass die Menschen, von denen du jetzt sprichst, natürlich leider bei der AfD bei der vollkommen falschen Adresse sind. Ne? Also wenn die AfD wirklich an die Macht käme, dann hätten sie auch oder vielleicht sogar noch weniger als heute zu lachen. Also ja. Das ist so die eine Seite. Ne? Das andere ist eben dieses Völkische, wobei ich eben auch denke, als ich jünger war, regierte Franz Josef Strauß in Bayern, fuhr Wahlergebnisse ein, ich glaube einmal waren es 62% oder so, und hatte Verbindungen bis weit, weit nach rechts, besuchte Herrn Pinochet nach dem Putsch in Chile und man könnte in gewisser Weise sagen, also die Strömungen, die jetzt, also dagegen sind 12,6 ein Klacks, ja, also die waren früher ein Stück weit an der Macht. Ja. Ja. Und insofern bestehen Aussichten, das doch in Grenzen zu halten. Wichtig ist natürlich, was jetzt in den anderen Bereichen passiert. Also das ist eben gerade zum Beispiel jetzt beim Thema SPD. Also wie kann die SPD sich in eine Richtung entwickeln, die es wieder möglich macht, dass sie Zentrum einer neuen Regierungsformation wird. Ne? Und wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir auch Corbyn ein in England. Ne? Mhm. Und dann eben wirklich, da fällt mir dann auch ein, was ich ja auch oft erlebt habe, also wie in der SPD sozusagen der Veränderungswille von Generationen junger Menschen immerzu gedeckelt wurde. Ja. Ja? Und dass die Leute heute lassen sich das eben nicht mehr bieten. Ne? Und die Frage, also wie die SPD zu einer sozusagen fortschrittlichen Pluralität finden könnte, das wäre wirklich eine ganz andere Parteikultur. Genau, und wieder die sozialen Themen wirklich in den Mittelpunkt rückt. Aber auch einen neuen sozialen Impuls gestaltet, der eben vielleicht nicht ein Kuschelkurs mit der Wirtschaft nur darstellt, sondern wirklich die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt, die einfach drängend wird aufgrund unserer gesellschaftlichen Veränderungen. Dem Schlagwort Industrie 4.0, das ist natürlich alles Marketing, aber dahinter steckt natürlich eine bestimmte Vision. Und die Auswirkung dieser Vision, die haben wir ja heute schon in den Anfängen. Das heißt, dass eigentlich dass die Arbeitsstrukturen sich massiv ändern, dass Einkommen abgesenkt werden von einfachen Tätigkeiten, dass der Mittelbau verloren geht, dass es immer weniger mit noch mehr höheren Einkommen geben kann. Das sind so die Entwicklungen. Da ist wirklich die Gesellschaft und natürlich eine Partei, die ein Sozial in ihrem Namen trägt, wirklich gefragt, hier neue Konzepte zu entwickeln. Und du hast wirklich einen interessanten Punkt schon angesprochen, Jeremy Corbyn, der letztendlich hier für radikalere Auseinandersetzungen mit Fragen des Sozialen, das heißt auch der Verteilung von den Ergebnissen, die wir haben, fordert. Und das nicht der einzige. Wir haben auch Bernie Sanders in den USA, der auch einen immensen Zuspruch, einen überraschenden für Amerika gefunden hat. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, ja, wenn die SPD diese Zeit nutzt, eben hier in eine Rückbesinnung hineinzugehen und hier neue Kräfte ans Ruder und ins Entstehen hineingehen erlaubt, dann wird das prima. Und vielleicht ist ein erster Schritt, dass Andrea Nahles jetzt zur Fraktionsvorsitzenden hier bestimmt worden ist und auch ein ganz neuer Impuls, eine neue Formung in der SPD nochmal entsteht. Also ob es mit ihrer Wahl, also es ist zumindest ein Symbol, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, und ich denke, dass das auch eine ganz große Schwäche jetzt im Wahlkampf von Martin Schulz war, dass das eigentlich eben keine, es war keine ausgearbeitete Alternative, politische oder eine alternative Perspektive deutlich. Ja. Das lag aber natürlich nicht nur an ihm, weil im Verhältnis, also er ist relativ spät dann an die Spitze gekommen, der Wahlkampagne. Das hätte man viel länger vorbereiten müssen. Ne? Also die Positionen zu den verschiedenen Bereichen, Wohnungsbau, Gesundheitspolitik, also da kann man ruhig jetzt anfangen. Die Pflege zum Beispiel. Ja, ja. Für mich vertritt er auch noch nicht diesen neuen Impuls in der SPD. Der, glaube ich, muss erst noch entstehen, ins Bewusstsein kommen. Das ist auch noch mein Empfinden an der Stelle. Ja, das ist jedenfalls die Frage, also inwieweit er da hilfreich sein kann. Aber das klar ist, es gab diese ausgearbeitete Alternative nicht. Da geht es ja auch ganz stark um diese Politik, die eben so einseitig auf das Thema Exportmodell bezogen ist. Ne? Also mit dieser Politik grundsätzlich Schluss zu machen. Also das wäre, daran ließe sich ein Reformkonzept knüpfen. Ja, es ist aber eine Denkumwandlung, den wir erstmal auch beginnen dürfen und sollen, damit die Politik diesen Weg auch findet und ihn gestalten kann. Da sehe ich auch die Verbindung eben zu unserer Arbeit für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Also ist schon klar. Und das wäre eigentlich der nächste Punkt, dass wir den dann jetzt gleich noch anschauen, das Grundeinkommen noch in den Parteien und dann auch mal nochmal schauen, was bedeutet das Ergebnis jetzt eigentlich für das Grundeinkommen an sich. Das werden wir dann gleich nach der Musik machen. Und die Musik kommt jetzt von Roger Ladd. Der Titel heißt Sunny in Deep Pop. Eine Rückbetrachtung zur Bundestagswahl ist unser heutiges Thema hier bei Kulturimpuls Grundeinkommen. Und nicht unerwähnt sollte auch bleiben, dass dieses Jahr zum ersten Mal eine Partei angetreten ist zum bedingungslosen Grundeinkommen, das Bündnis Bedingungsloses Grundeinkommen, Bündnis Grundeinkommen, genau, BGE. Und das Ergebnis, sie konnte 0,2% der Stimmen reinholen. Aber sie ist nicht die einzige Partei, die für dieses Thema angetreten ist. Wobei ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, dass man natürlich auch dieses Ergebnis von verschiedenen Perspektiven sehen kann. Ja. Weil 97.000 Stimmen, oder sagen wir so, 97.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gaben ihre Zweitstimme der BGE. Das kann man einerseits sagen, oh, ist doch auch eine Menge. In Bayern waren es 10.000 noch was. Oder man muss eben doch auch sagen, ja, es ist schon was, aber es ist jetzt nicht so der Weg, der zu dem Ziel führt, wie man sich es gedacht hat. Das ist die Frage, aber die wollen wir jetzt gar nicht so vertiefen, sondern das Grundeinkommen ist etwas, was etwas im Moment in Erscheinung oder in Form kommt, nicht nur bei dieser Form, sondern auch in kleinen Parteien. Und da hast du angeschaut gehabt, Margit, was da noch so gibt. Ich habe mir einfach von den 42 Parteien, die angetreten sind zur Bundestagswahl, die kleineren noch mal angeschaut, so ein bisschen, und geguckt, wer das bedingungslose Grundeinkommen im Programm hat. Und da habe ich zum Beispiel die Bergpartei gefunden, die Überpartei. Die in Berlin, genau. Genau, die wollen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens bei gleichzeitiger Abschaffung aller neoliberaler Arbeitsmarktreformen. Genau, fand ich interessant. Dann gibt es die Demokratie in Bewegung. Die wollen auch eine solidarische und gerechte Gemeinschaft ohne Sanktionen, also ein Grundeinkommen, bedingungslos. Politik anders machen ist da der Untertitel. Dann gibt es die deutschemitte.de, solidarisches Grundeinkommen als Vorphase der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. So haben die das ausgedrückt. Genau. Es gibt noch die Urbane, das ist eine Hip-Hop-Partei, die hat ganz klar das bedingungslose Grundeinkommen im Programm. Auch die Violetten, dann habe ich noch gefunden, das ist eher das Bündnis Grundeinkommen, dann die Partei der Humanisten hat das im Programm, dann die Partei. Die Partei selbst, also genau, die. Genau, auch die Piraten. Dann gibt es noch die V-Partei, die ist auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die V-Partei, genau. Ja, genau, das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist eine Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Mhm. Also es sind einige Parteien, die das drin haben und andere wie die Menschliche Welt zum Beispiel, die sind mehr für die Gemeinwohlökonomie. Mhm. Auch die ÖDP steht mehr dafür. Ja. Finde ich aber auch interessant. Genau, und auch die neue liberale Partei hat das Grundeinkommen als soziale Antwort auf die zukünftigen Probleme des Arbeitsmarkts und der Sozialpolitik mit drin. Also das Grundeinkommen ist wirklich ein kleines Pflänzchen, das aber langsam wächst. Ja, ich finde, man sieht daran, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens doch im Untergrund der Gesellschaft Verbreitung findet. Also die Liste, die du jetzt genannt hast, ist ja eigentlich ganz schön lang. Ja, genau. Da kann man sich schon wundern. Ja, genau. Es fand sich noch die Magdeburger Gartenpartei, das fand ich auch lustig. Die hat zwar nicht das bedingungslose Grundeinkommen drin, aber einige soziale Ideen für den Osten. Und sie sind zum Beispiel dafür, dass man das Bundeskleingartengesetz dahingehend ändert, dass man in den Sommermonaten im Garten auch übernachten darf. Das darf man nämlich jetzt nicht. Das fand ich lustig. Und sie haben auch sonst soziale Themen mit drin, auch Umweltschutz und für die Erhaltung des Bodens und dass in Ostdeutschland einfach nicht alle die Landschaft leer wird. Also die großen Städte, da blüht es langsam, aber ansonsten gibt es keine blühenden Landschaften in der ehemaligen DDR. Und das ist ein Grund, warum die Leute AfD wählen zum Beispiel. Jetzt sind es natürlich alles kleine Parteien, die jetzt gar nicht im Bundestag vertreten sind. Und von der Seite sind es einfach kleine, noch zierliche Pflänzlein, die erst noch ihre Stärke und Wachstum erfahren dürfen. Und für mich schließt sich da die Frage an, was bedeutet denn eigentlich dieses gesamte Ergebnis denn für das Grundeinkommen? Ja, ich finde das interessant. Es wuselt irgendwie im Untergrund. Es entwickelt sich was. Also die Menschen wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und sie wollen Teilhabe und nicht irgendwie links liegen gelassen werden oder rechts und in Armut versinken, weil sie nicht genug gearbeitet haben in ihrem Leben zum Beispiel, nicht erwerbstätig sein konnten zum Teil. Ich würde halt auch es sagen, ist so eine Art Graswurzelbewegung, finde ich, im Untergrund. Das finde ich sehr, ja, erfrischend und da ist Hoffnung drin. Und es zeigt, einerseits findet die Idee findet Anklang an den verschiedensten Stellen und auf der anderen Seite, die großen Parteien können das noch nicht aufnehmen. Ne? Und dadurch gibt es dann auch so eine Zersplitterung, sozusagen eine Zersplitterung in diese Richtung hin, ne? Oder überhaupt in die Richtung auf menschheitliche Emanzipationsthemen. Ne? Aber das kann sich ja auch wieder ändern. Also wenn eben zum Beispiel SPD, Linke, auch Grüne wieder offener werden für solche Ziele. Ja, und das hoffe ich sehr. Und ich denke, für alle Menschen, die das Grundeinkommen dem ja positiv gegenüberstehen, bedeutet es einfach, den langen Atem haben, um ja einfach zu sehen und zu vertrauen, dass das aus sich heraus irgendwann in die Wirklichkeit kommt. Und dazu eben ist heute noch Geduld braucht und man es nicht zwingen kann, dass das so schnell kommt. Nein. Wir machen jedenfalls weiter. Wir haben einen langen Atem, genau. Genau. Und vielleicht kann man auch ein wenig davon träumen, von diesen Situationen, denn Träumen ist auch was Wichtiges, um Zukunft und Visionen zu entwickeln. Und dazu passt vielleicht die folgende Musik, bevor wir dann den Blick auf den charmanten Weg und Ansätze in den Niederlanden werfen. Und der Titel heißt Dream Story von Kayan. Ja, Margit hat sich in den Niederlanden umgesehen und weiß von einer mindestens genauso aktiven Szene von Grundeinkommensbefürwortern und Engagierten zu berichten. Bitte, Margit. Ja, ich bin die Zoma mit Vakanzi in Niederland gewesen. Oh Gott. Ob in Liebe Eiland, in Westfriesland, in Friesland. Und graag will ich Juli iets erfahren, vertelle. Auf das Deutsch. Und jetzt gerne auf Deutsch, denn ihr seid nicht die Einzigen, die das nicht so gut mitbekommen. Wird vielen in Bayern so gehen. Also, ich war in den Niederlanden im Urlaub, in den Ferien mit Jochen zusammen und wir waren auf einer friesischen Insel, einer westfriesischen. Und ich wollte ein bisschen über den Tellerrand gucken und dachte mir, schauen wir mal, was sich so tut in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. So habe ich also mal gegoogelt nach dem Begriff onvoorwaardelijk basiseinkommen. So heißt das bedingungslose Grundeinkommen in der niederländischen Sprache. Und da bin ich auf einige Webseiten gestoßen. Da gab es zum Beispiel, oder gibt es die Website De Lange Maas nach Vrede. Also der lange Marsch nach zum Frieden. Genau. Ist in bunten Lettern, so abwechselnd, in Regenbogenfarben dargestellt. Lädt ein, sich das näher anzugucken. Da ist dann gleich eine Überschrift. Basiseinkommen von 1600 Euro ist möglich. Worauf warten wir? Genau. Worauf warten wir? Also 1600 Euro im Monat. Ist möglich. Mhm. Und die geben dann 5 Eigenschaften an, die das Grundeinkommen haben soll. Erstens soll es bedingungslos sein, zweitens ab 18 Jahre, drittens von, die Höhe vom Grundeinkommen soll dreimal so hoch sein wie die gesetzlich gestattete Miete für eine Wohnung oder für ein Haus. Die Höchstmiete praktisch. Ja, genau. Mhm. Und es soll keine Leistung sein, die man beantragen soll, muss, sondern es soll ein Grundrecht sein. Also wirklich bedingungslos. Genau, und das kriegt jeder, weil es eben ein Recht auf Leben ist, was zugrunde liegt. Und die Finanzierung soll durch Geldkreation, Geldschöpfung durch die Mehrheit, genau, soll geschehen, ja, ins Leben gerufen werden. Mhm. Genau. Dann gibt es noch eine Website, die heißt Vereinigung Basisinkommen mit der Überschrift Basisinkommen universell und vorwartlich hoch genug. Also es ist universell, also für die ganze Menschheit. Ja, genau. Universell, bedingungslos und hoch genug. Genau. Existenzsichernd, würde man bei uns sagen. Mhm. Genau. Mhm. Und da kann man verschiedene Artikel nachlesen. Also wenn ihr das googelt, Vereinigung Basisinkommen.nl, dann könnt ihr euch das anschauen. Da kann man einige Artikel anschauen. Zum Beispiel dem Mochlück, Infuring, Basisinkommen, Rühe, Konturen in Varianten. Jetzt hattest du doch auch so was Herzergreifendes aus Friesland. Vielleicht sollten wir dazu übergehen. Margit? Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, es gibt noch eine Niederlandstalig Netzwerkbasisinkommen. Das ist also, da ist auch Belgien inbegriffen, Flamen. Die Flamen. Und es gibt auch, wie gesagt, in den Niederlanden, in Belgien, gibt es viele Parteien, die das auch mit aufgenommen haben. Die Bürgerbewegung, die Freisinnige Partei, Mens en Spirit heißt eine Partei, die Grünen, die Ware Volkspartei, da gibt es auch Piraten. Genau, und dann gibt es noch Groningen Zentral, das ist auch eine Bewegung. Das finde ich auch schön und die sind auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen ab 18 Jahren. So, besondere Seite hast du gefunden. Genau, gehabt. Ich habe da noch die Seite gefunden, eine wunderschöne friesische Website. Auf der Website gibt es ein kleines Plakat, schwarz eingerahmt. Darauf steht Basisinkommen. Werken für ihr Geld ist alt. Vanaf nu werkt jeder in für das Samenleben. Lucie. Also Grundeinkommen. Arbeiten für Geld ist mega out. Ab nun arbeitet jeder Mensch im Grunde für das Zusammenleben. Und Lucie, da habe ich mal gegoogelt, was ist denn Lucie? Mit OE geschrieben. Mit OE geschrieben. Ihr könnt googeln loesje.nl oder .de gibt es oder auch. .de, das gibt es jetzt schon europaweit. Genau, nach Lucie. Und da bin ich auf eine Frau gestoßen, die ist einfach mit Freunden in den 80er Jahren schon nach Osteuropa gefahren. Nach dem Fall der Mauer war sie unterwegs in einem Bus zusammen und wollten einfach schauen, wie haben die Menschen, die so gelebt haben, so leben haben müssen in der DDR, so repressiv, und wie haben die gelebt und wie haben die das geschafft, da jetzt zur Demokratie zu finden und die Mauer zum Fall zu bringen. Und hat dann, ist dann auf die Idee gekommen, wenn man seine Ideen verbreiten möchte, die Impulse, die jeder so mitbringt, dann muss man kleine Plakate machen. Das ist ein Medium, was günstig ist, und was man weit verbreiten kann. Das kann man kopieren und kann das wirklich überall aufhängen, an jeden Baum und an jedes Plakat. Mhm. Genau. Und genau, da gibt es eben ein Minskip Manifest Pilot Basisinkommen in 2018, also ein Gemeinschaftsmanifest für ein Pilotprojekt Grundeinkommen 2018. Da ist nämlich Leeuwarden, eine Kulturhauptstadt der EU. Es ist die Hauptstadt von Friesland. Und da gibt es dann ganz viele Initiativen, eben wie diese Lucie, die da viel auf die Beine stellen. Und dann gibt es viele kleine Gruppen, die wirklich von unten nach oben ihre Ideen umsetzen und dieses Projekt einfach verwirklichen wollen. Und eine Idee ist doch, dass ein Versuch in Friesland gestartet werden. Vielleicht kannst du da uns kurz dazu was erzählen dann. Genau, da gibt es einige Gemeinden in Friesland, wo das bedingungslose Grundeinkommen jetzt einfach experimentell sozusagen mal eingeführt werden soll 2018. Weil die in Holland den gesetzlichen Spielraum haben. Also die Gemeinden sind für die Sozialhilfe zuständig, können aber experimentieren. Und dadurch kommt es zustande, sowas. Ja, genau. Und das finde ich sehr interessant. Und da gibt es, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich das habe. Genau, in Groningen, Wacheningen, Tilburg und Deventer soll das mal ausprobiert werden. Und dann auch in anderen Städten wie in Amsterdam, in Nijmegen oder in Utrecht. Und dann soll jeder einfach erzählen, was das mit ihnen gemacht hat, dass sie also über ein bedingungsloses Grundeinkommen verfügen. Die probieren das einfach aus. Und das ist jetzt schon Plan beschlossen, dass das passieren wird? Den Eindruck habe ich, ja. Schön. Dass das so eine Bewegung ist in den Niederlanden. Genau, und ich finde es so schön, denn wenn ich auf der Insel bin, da ist alles so luftig. Es ist also Wind, Wetter, Meer, Wellen, also alles ist luftig und es ist ein Reizklima eigentlich. Die Luft ist zwar mild, aber wenn Sturm ist, muss man sich doch ganz schön warm anziehen. Und es ist irgendwie nicht so fest. Und dadurch kommt irgendwie durch diese auch eine Beweglichkeit zustande, Dinge praktisch anzugehen. Genau, die Niederländer sind ein ganz praktisches Volk. Und gemeinschaftlich. Und gemeinschaftlich. Und das, also nicht immer, aber gerade in Friesland. Ja, genau. Und das finde ich so schön. Jetzt müssen wir vielleicht ein wenig diesen Teil abschließen, Marius. Ja, es ist sehr schön und gerne würde man mehr davon hören. Das können wir dann auch mal bald anders vielleicht nochmal aufgreifen. Ja, wir können überhaupt mehr so in Europa uns umschauen, was sich so tut. Gerne. Und jetzt hören wir Musik von The Glass Child, White Spaces. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Eile und wir Hinweise und Termine. Jochen, bitte. Also, das 87. BGE-Café findet am Samstag, den 7. Oktober 2017, zwischen 13 und 15 Uhr im Sip a Joe statt, in der Müllerstraße 48 in München. Also im Prinzip am selben Ort wie immer. Er heißt nur etwas anders. Und die Gruppe BGE4U, die trifft sich am Donnerstag, den 19. Oktober 2017, zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, zweiter Stock, wobei man eben den Aushang wie immer im Eingangsbereich ausgehängt sieht. Ja, da treffen sich die und werden sicher auch über die Bundestagswahl reflektieren und neue Aktionen bedenken. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage World Wide Web grundeinkommen-münchen.de. Ja, jetzt sind wir wieder komplett in der Zeit. Wow, überraschend. Und dann hören wir jetzt Musik von The Artisan Beats und der Titel heißt Hypnotize Me. Ja, unsere Sendung nähert sich dem Ende zu. Jetzt haben wir uns ein bisschen beeilt jetzt mit der Musik und den Abkündigungen und sind schnell aus dem Holland rausgegangen, wo da noch viel Interessantes gewesen wäre. Aber ich denke mal, wirklich dieser Blick in die Welt hinein, in das Feld hinein, das ist immer unser Thema und das finde ich sehr inspirierend, was du uns heute mitgebracht hast, Margit. Das ist wirklich inspirierend. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleiteten uns heute Viktor Feldmann und Felix Jakobitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns gerne senden an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. München einfach mit dem UE geschrieben. Wenn Sie die Sendung nochmals hören wollen, etwas verpasst haben oder auch weiterempfehlen wollen, zum einen die Wiederholung der Sendung können Sie morgen auf LoRa, also Donnerstag, den 28. September von 9 Uhr oder um 9 Uhr oder um 13 Uhr. Danke, um 4 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus hören. Wenn Ihnen das nur ein bisschen wenig passen, ja. Es gibt auch Nachtwächter. So können Sie in Kürze die Sendung auch bei uns auf der Homepage finden unter www.grundeinkommen-münchen.de. Die nächste Sendung wird am 25. Oktober sein. Und jetzt hier auf LoRa München um 20 Uhr hören Sie eine Sendung des Münchner Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Viel Spaß und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.